IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute 150 Jahre Rabindranath Tagore, Pankaj Mallick, Rabindra Sangeet und der indische Film. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie dazu Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Auf dem südindischen Subkontinent feiert man alljährlich den Geburtstag von Rabindranath Tagore. Am 7. Mai erinnert man sich an eines der letzten Universalgenies des 20. Jahrhunderts, an Rabindranath Tagore. Tagore war ein Dichter, Schriftsteller, Musiker, Maler, Verfasser von Tanzdramen, Verleger und auch Sozialreformer. Tagore wurde im Jahre 1861 in Kolkata geboren, in British India, als Sohn eines vermögenden Großgrundbesitzers. Tagore gehörte der Brahmanenkaste und dem indischen Landadel an. Seit seinem 8. Lebensjahr und bis ins hohe Alter verfasste Tagore Gedichte, trotz schwerer Krankheit. Tagore lebte bis 1941. 80-jährig verstarb Tagore in den Räumlichkeiten, in denen er als Jugendlicher aufwuchs. In 2011 feiert Bangladesch und Indien, besonders in Westbengalen, im großen Stile den 150. Geburtstag von Tagore. Über ein ganzes Jahr hinweg wird mit einer Vielzahl von Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen, in Theatern, an Schulen, aber auch in Buchläden und unter den literarischen Freunden der Tagore-Werke erinnert. Tagore, als der erste indische Nobelpreisträger für Literatur, wird aus gegebenem Anlass des 150-jährigen Jubiläums von der Regierung in Sri Lanka gewürdigt, in Form einer Sonderbriefmarke. Tagore hatte Sri Lanka in den Jahren 1922, 1928 und 1934 besucht. In unserer Sendung Rabindra Sangeet, eine Stimme für alle, haben wir Rabindranath Tagore bereits vorgestellt. Wir verweisen dazu auf unser Online-Archiv unter www.imcradio.net/archiv. Der Rabindra Sangeet ist ein Genre, das sich im 20. Jahrhundert etabliert hat. Es ist ein musikalisch-literarisches Konzept, das von Rabindranath Tagore selbst begründet wurde. Seine Gedichte und Lieder hat Tagore in die indisch-klassische Musik eingebettet, gleichermaßen die nordindische wie südindische Klassik. Die Feierlichkeiten zum 150. Geburtstag finden ab dem 7. Mai statt in Indien, Bangladesch und Sri Lanka. Sie zeigen einmal mehr, dass der Geist von Tagore noch heute lebendig ist, über alle Generationen hinweg, durch alle Bevölkerungsschichten hindurch. Tagore selbst bevorzugte einen einfachen und doch ästhetischen Lebensstil. In seiner Funktion und Verantwortung als Landbesitzer richtete er Genossenschaften, eine Bildungs- und Gesundheitsversorgung mit Schulen und Krankenhäusern ein. Obgleich Tagore selbst Schulabbrecher war, realisierte er seine Vision von einem idealen Erziehungssystem in Santiniketan, nördlich von Kolkata gelegen. In Santiniketan folgt noch heute die Vishwabharata-Universität den pädagogischen Prinzipien Tagores. Die Forderung Tagores zur Überwindung des Nationalstaatendenkens und religiöser Konflikte zwischen Hindus und Muslime zeichnete Tagore als einen echten Humanisten aus. Er trat für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ein und für die Selbstbestimmbarkeit des Menschen mit der Nähe zur Natur. Der Daily Star ist die auflagenstärkste englischsprachige Tageszeitung in Bangladesch. Sie beschreibt Tagore zum 150. Geburtstag treffend als einen Internationalisten durch und durch. Pankaj Kumar Mallick war Sänger, Komponist, Radiomacher und auch Filmproduzent. Mallick wird uns zu unserem Thema Rabindra Sangeet und der indische Film durch die Sendung führen. Pankaj Mallick war der führende Interpret des Rabindra Sangeet, zu diesem Pionier des indischen Films nach unserem nächsten Hörbeispiel. Mallick singt uns Amaro Prone Gobiro Gopan. Es ist ein Tagore-Song aus der CD Amarat Fallo Sharad Prate. Sie finden die Playliste und die Lyrics auf unserer Website www.imcradio.net/playlists. যবে দূর দমু ঝড়ে আগল খুলে পড়ে যবে দূর দমু ঝড়ে আগল খুলে পড়ে তখন গগন মাঝে khet bedonari dutashe bidutoy udbhashe bedonari dutashe amuntronir bani jay Rabindranath Tagore war 44 Jahre alt, als ein Junge in Kalkutta geboren wurde. Am 10. Mai 1905 erblickte er das Licht der Welt. Er sollte in die Geschichte Indiens als berühmter Sänger, Schauspieler, unabhängiger Musikdirektor und Filmemacher eingehen. Sein Name war Pankaj Kumar Mallick. Mallick haben wir bereits mit unserem ersten Beispiel gehört. Er lebte bis 1978 in Kolkata. Mallick zog es nicht nach Mumbai, wie viele seiner Kollegen, die in die Filmhauptstadt Indiens abwanderten. Nur wenige Aufträge übernahm Mallick für Mumbai-Produktionen, wie Zalzala im Jahre 1952. Es ist eine Verfilmung von Tagores Novelle Charatya and Kasturi unter der Leitung des Filmdirektors Gyan Mukherjee. Pankaj Kumar Mallick war ein wahrhaftiger Pionier des indischen Films. Er führte den Playback-Gesang ein, wie wir ihn noch heute in den Bollywood-Blockbustern kennen. Mallick war auch der erste und führende Interpret des Rabindra Sangeet. Für Tagore-Songs nahm Mallick die Tabla hinzu, ein Perkussionsinstrument der nordindischen Klassik. Wie zu jener Zeit für Filmschaffende und Playbacksänger üblich, wurde auch Pankaj Mallick umfassend in der indisch-klassischen Musik ausgebildet. Im Drupad, dem ältesten Gesangsstil der nordindischen Klassik, oder im modernen Gesangsstil, dem Khayal. Seine musikalische Neigung erbte er von seinem Vater, der ein großes Interesse für die traditionellen Formen der bengalischen Musik zeigte. Wir hören nun Pankaj Mallick mit Chor aus dem Film Zalzala, eine der wenigen Filmproduktionen aus Mumbai aus dem Jahre 1952. Hari ho, Hari ho, Hari ho. Sendung IMC Intermit Classic mit dem Feature Raga-CDs des Monats. 150 Jahre Rabindranath Tagore, Pankaj Mollick, Rabindra Sangeet und der indische Film. Das Interesse von Pankaj Mollick für den Rabindra Sangeet kam durch den Kontakt mit der Tagore-Familie zustande. Zunächst durch die Begegnung mit Dinendranath Tagore, einem Großneffen von Tagore. Dinendranath war selbst Komponist und Musikarrangeur, wie es später auch Mollick wurde. So wird berichtet, als Rabindranath Tagore Pankaj Mulliks Gesang erstmals zu Gehör bekam, wurde Mollick von Tagore spontan umarmt. Tagore erlaubte Mollick auch, wie keinem anderen sonst, dass er all seine Schriftwerke vertonen könne, die von Tagore selbst zu Lebzeiten nicht bewältigt werden sollten. Dies ist umso bedeutender, wenn man weiß, dass Tagore sich selbstbewusst als der bedeutendste Dichter Indiens verstand. Pankaj Mulliks erste Grammophonaufnahme war das Tagore-Lied Namitsche Ach Pratham Patal. Pankaj war gerade 18 Jahre alt, als er in Kolkata dieses erste Album mit der Videophone Company veröffentlichte. Wir schreiben das Jahr 1926. Erst während der Zeit des Zweiten Weltkriegs konzentrierte sich Mollick verstärkt auf die Interpretationen des Rabindra Sangeet und das Repertoire moderner bengalischer Lieder, Atonik Gaan. Daneben verfolgte er noch andere Tätigkeiten, wie wir noch sehen werden. Als Schauspieler hatte Mollick sein Debüt in dem Film Mukti im Jahre 1937. Mukti wurde unter der Leitung von P.C. Barua gedreht. Es war Mulliks erster Film in der bengalischen Version, für die er Stücke des Rabindra Sangeet als Soundtracks verwendete. In den darauf folgenden Jahren erschien Mollick des Öfteren auf der Leinwand. Meist spielte er ältere Rollen. So in dem Hindi-Film Kapal Kundala im Jahre 1939, in dem er einen Sänger spielte. Für Kapal Kundala komponierte Mollick Pia Milana Ko Jana. Es gehört zu den herausragendsten Liedern in der Hindi-Sprache. Den Zenit seiner Schauspielerkarriere überschritt Mollick im Todesjahr von Tagore, 1941. Hier drehte Mollick als singender Schauspieler das Filmmelodram Daktar, der Doktor, unter Leitung von Subodh Mitra. Mollick spielte hier die Rolle des liberal eingestellten Sohnes Amarnath, aus einem reichen Elternhaus stammend. Amarnath entschied sich dafür, als Doktor in einem kleinen Dorf die Cholera zu bekämpfen.